Das Internet ist ja schon lange kein rechtsfreier Raum mehr, weil so langsam kommt die Rechtsprechung hinterher mit dem Festlegen von Regeln. Und in letzter Zeit gibt es die auch immer mehr, zum Beispiel für soziale Netzwerke. Das bringt ganz interessante Folgen mit sich. Zum Beispiel, dass mittlerweile nicht nur Firmen, sondern auch normale User immer mehr rechtliche Vorschriften beachten müssen, wenn sie nicht irgendwann möglicherweise mal rechtlich belangt werden wollen. Nina Dirks kennt sich damit aus. Sie ist erstens Anwältin, zweitens Bloggerin. Sie führt einen Blog zum Social-Media-Recht. Das ist mittlerweile in der Rechtsszene sehr bekannt und auch geschätzt. Und wir besprechen an dieser Stelle mit ihr mal die wichtigsten Regeln. Hallo Frau Dirks. Hallo. Lassen Sie uns einfach mal über so gewisse Themenkomplexe sprechen. Da gibt es Problem Nummer eins und das heißt Impressumspflicht, zum Beispiel bei Facebook. Was steckt dahinter? Eigentlich steckt dahinter gar kein Riesenproblem, sondern eine relativ alte Regelung, nach der man schlichtweg und einfach ein Impressum angeben muss, wenn man eben so einen Telemediendienst betreibt, was eben auch heißt, ich habe ein Profil auf Facebook, Twitter etc. pp. Moment, da muss ich kurz schon mal reingerätschen. Betrifft das auch alle Privatmenschen? Also auch wenn ich einfach nur als private Person bei Facebook unterwegs bin, da vielleicht gar nicht so furchtbar viel mache, brauche ich da ein Impressum? Nein, das wird jetzt so kolportiert und einige sagen, ja, wenn man jetzt als mal angenommen, also es gibt ja die Unterscheidung zwischen eben privaten Profilen auf Facebook und Facebook-Pages. Die Pages werden in der Regel von Unternehmen benutzt oder eben von Freiberuflern etc. pp. Nun gibt es ja aber auch eben einfach Künstler oder andere, die sich vielleicht keine Facebook-Seite extra anlegen, sondern ihr persönliches Profil quasi beruflich nutzen. Ah, so eine Grauzone. Genau, und da könnte man tatsächlich sagen, okay, das ist eigentlich eben keine rein private, sondern eine geschäftsmäßige Nutzung eines solchen Profils. Da müsste eigentlich ein Impressum drauf. So, nun reden wir hier über Facebook und da gibt es aber überhaupt gar keine Möglichkeit, auf so einem privaten Profil sinnvoll und für alle ersichtlich ein Impressum anzubringen. Da eine ganz pragmatische Lösung, wenn man halt sich viel darauf bewegt und man eben auch seinen rechtlichen Pflichten wie der uralten Impressumspflicht nachkommen möchte, eine Facebook-Seite anlegen. So, das dazu. Viel Unruhe gab es zu diesem Thema und dem Impressum, weil es ja nun verschiedene Entscheidungen gab, die zum Beispiel gesagt haben, dass ein Impressum unter dem Punkt Info nicht ausreichend sei. Das ist auch aus meiner Perspektive und der von vielen Kollegen sehr, sehr merkwürdig, weil der Bundesgerichtshof, also das höchste deutsche Gericht, in Zivilsachen dort gesagt hat, naja, Moment, also wir gehen erstmal vom durchschnittlich verständigen Nutzer aus, ja, und so ein Impressum muss einfach nur leicht erkennbar und leicht erreichbar sein. Und wenn man sich den durchschnittlichen Nutzer anguckt, was vermutet der wohl unter Info? Naja, Information wahrscheinlich. Genau, Information, Angaben zum Unternehmen. Aber da sagte das OLG Düsseldorf, nee, also das sei völlig weltfremd. Da bräuchte ich schon eine Angabe wie Impressum oder Kontakt. Nur dann sei dem User das klar. Okay. Nun denn, gehe nicht davon aus, dass diese Rechtsprechung weiterhin Bestand hat. Aber ich fasse nochmal zusammen. Wir reden hier, um es ganz klar zu machen, von Leuten, die in irgendeiner Form für sich selber ihre Leistung oder für ein Unternehmen werben auf Facebook-Seite. Genau, gucken Sie zum Beispiel mal, gehen wir mal weg bitte von diesen privaten Facebook-Seiten. Mhm. Einfach vergessen, wenn ich eine private Facebook-Seite habe, die ich nur privat nutze, um dann mit meinen Freunden zu kommunizieren, vergessen. Einfach vergessen. So, wir reden hier über Leute, die das in irgendeiner Form beruflich nutzen, wobei man das sehr, sehr weit nehmen gehen muss. Aber wenn Sie sich zum Beispiel eben die zu unserem Blog gehörige Facebook-Seite angucken, die auch unter Social-Media-Recht zu erreichen ist, da sehen Sie halt eben ganz klar, wir nutzen das zur Kommunikation über unsere Tätigkeit, über Rechtsthemen und natürlich muss auf so eine Seite ein Impressum. Jetzt gab es ja einen ganz interessanten Fall, das hatte mit einem Autohaus zu tun und einem Mann, der da geworben hat. Können Sie uns das bitte mal erläutern? Ja, und zwar, also es ist ja immer so das Schlagwort, der Mitarbeiter als Markenbotschafter ist ganz groß in Unternehmen im Moment. Und da hat ein Mitarbeiter sich gedacht, ja super, ich nutze doch mal irgendwie die sozialen Medien. Und zwar haben wir ganz besondere Angebote, günstige Angebote in Bezug auf unsere Autos. Und er hat auf seiner privaten Facebook-Seite ein Posting gemacht, keine Ahnung, Auto XY jetzt anstatt irgendwie 35.000 nur 32.000 Euro. Wenn Sie Interesse haben, ruft mich doch an. Und dann hat er eine dienstliche Nummer angegeben. Und daraufhin ist was passiert? Daraufhin hat das Autohaus, also sein Arbeitgeber, eine Abmahnung von der Wettbewerbszentrale bekommen, wegen des Verstoßes gegen Wettbewerbsvorgaben. Sprich, also man kennt das ja, man guckt sich eine große Printanzeige von BMW an und unten ist ein ganzer Roman von Kleingedruckten. Das sind Informationspflichten, die aus bestimmten Gesetzen kommen. Anyway, wenn ich für Autos werbe, muss ich diese Informationen angeben, ansonsten verhalte ich mich wettbewerbswidrig. So gut, so schön. Jetzt fragt der Zuhörer sich wahrscheinlich, Moment, das war doch aber ein privates Posting. Wieso wird jetzt das Autohaus angeschrieben? Ja, und? Das Autohaus wird deswegen angeschrieben, weil es eine Regelung im Wettbewerbsrecht gibt, wonach eben auch ein Arbeitgeber für das Verhalten des Arbeitnehmers in solchen werblichen Fragen verantwortlich ist. Das hat den Hintergrund darin, der Arbeitgeber, das Unternehmen, soll sich nicht hinter seinen Arbeitnehmern verstecken können mit einem, da wusste ich ja überhaupt nichts von, und sich infolgedessen nicht an Wettbewerbsregelungen halten müssen. Das dient dem Schutz, dass der Wettbewerb, dass alle gemeinsam eben einen vernünftigen, ordnungsgemäßen Wettbewerb machen. Okay, also wir fassen auch an dieser Stelle nochmal zusammen, Privates sollte besser privat bleiben. Aber wir können ja jetzt ganz grundsätzlich mal sagen, dass immer noch eine sehr große Unsicherheit herrscht in Bezug auf Recht und Social Media, gerade bei Unternehmen, nicht wahr? Ja, das stimmt insoweit schon, wobei es wird auch da eben einfach, also vor 3 Jahren war es halt eben noch so ein bisschen Wild West. Ja, ich vergleiche das immer so, kein Unternehmen würde eine Werbekampagne, die über den Fernseher läuft oder eine große Print-Reichweite hat, mal eben ungeprüft machen. Im Bereich Social Media, Internet war es immer noch so, ach komm, das machen wir jetzt alles erstmal. Interessiert ja keinen. So, aber natürlich unterliegen diese ganzen Dinge, wie sehr schön eben auch dieser Fall, den wir eben besprochen haben, unterliegen natürlich auch all diese Dinge ganz normal dem Recht. Ja? Und natürlich gibt es da teilweise jetzt irgendwie Sachen, die neu sind, die auch von Gerichten natürlich erstmal bewertet werden müssen, wo es vielleicht auch nochmal unterschiedliche Entscheidungen gibt. Aber grundsätzlich ist es eben so, hallo, auch wenn wir uns in den sozialen Medien befinden und im Internet, natürlich gilt das Wettbewerbsrecht, natürlich gilt das Telemedienrecht, das allgemeine Zivilrecht etc. pp. Also nicht nur Privates sollte privat bleiben. Als zweite Lehre aus diesem Gespräch nehme ich besser mal den gesunden Menschenverstand angeschaltet lassen. Vielen Dank für das Gespräch, Nina Dirks, Anwältin und Bloggerin über die aktuelle Rechtslage, ja, und Rechtsunsicherheiten in Bezug auf Social Media.